SWR 2 Hörspiel. Eurotrash. Hörspiel in zwei Teilen von Walter Adler. Nach dem gleichnamigen Roman von Christian Kracht. Zweiter Teil: Heimkehr zum Ngorongoro-Krater. Wir fuhren los, während hoch oben über den Bergen die Sonne aufging. Wohin, die Herrschaft? Ich habe noch nie ein Edelweiß gesehen. In der Natur, meine ich. Und du? Ich auch nicht. Das Edelweiß ist ja entstanden aus den Tränen, die die Eisjungfrau vergossen hat, hoch oben bei den Gletschern. Ah. Ja, und deshalb ist es Zeit für mich, so eine Blume einmal in echt zu sehen. Fahren Sie bitte Richtung Berge, so hoch wir kommen. Sind Sie einverstanden, wenn wir Richtung Le Diablerets fahren? Also zum Col du Pion. Da können wir fragen, ob es Edelweiß hat dort oben. Sie könnten die Gondelbahn hinaufnehmen. Mhm. Zum Col du Pion. Avanti. Gib mir doch mal bitte die Wodkaflasche. Manchmal habe ich das Gefühl, du bist gar nicht verrückt. Ich? Nein, du warst es schon immer. Nicht ich. Du bist verrückt. Das mag sein. Ganz sicher ist es so. Als Kind hast du immer gesagt, du seist aus Glas. Und könntest durch die kleinste Erschütterung zerschmettert werden. Du wolltest nichts berühren, dich nirgendwo anstoßen. Du hattest die Glaskrankheit. Ich war ganz verzweifelt. Christian, später habe ich eine Geschichte von Cervantes gelesen. Die hieß Der gläserne Student oder so ähnlich. Bei Cervantes? Ja, da hat jemand genau diese Wahnvorstellung, die du auch hattest. Ich habe diese Glaskrankheit nicht mehr. Das sagst du jetzt. Das könnte aber jeden Augenblick wieder auftauchen. Das hier ist doch Freudesheu, nicht wahr? Ja, ja. Würden Sie hier doch bitte einmal anhalten? Da gibt es so ein Restaurant, da haben wir früher mit meinem Vater Forellen gegessen. Sie meinen das Rössli? Der Fahrer hielt den Wagen an. Ja, genau. So hieß das. Komm, Mama. Wir fragen nach, ob wir Forellen essen können. Um 9 Uhr morgens? Bitte, lass uns fragen. Da können wir mal testen, ob die Forellen hier besser sind oder in der Silma. Ich will nicht. Ach komm, bitte. Nein, ich will nicht. Warum denn nicht? Das will ich auch nicht sagen. Hat das was mit meinem Vater zu tun, weil dich das Rössli hier an ihn erinnert? Nein. Er ist seit 10 Jahren tot. Ich war seit wer weiß wie vielen Jahren nicht mehr in einem Restaurant. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Du schaffst das. Denk einfach, du bist eine exzentrische, leicht verrückte alte Dame mit etwas zu viel Geld. Ich bin nicht verrückt. Du bist verrückt. Natürlich. Ich habe die Glaskrankheit. Hier, trink einfach noch einen großen Schluck Wodka. Wir stiegen aus. Ich stützte sie. Ihr Oberarm war ganz verschwindend schmal. Der Knochen war zu spüren durch die fragile Haut und die darunterliegenden, fast verschwundenen Muskeln. Stühle und Tische waren draußen aufgebaut. Ein Kellner näherte sich mit leicht besorgtem, irritiertem Blick. Er überlegte zögernd, ob er uns wegscheuchen sollte, aber das erlaubte ihm sein Protestantismus nicht und seine Kellnerehre auch nicht. Sie wünschen, Madame? Wir wünschen, Ihre berühmten Forellen zu probieren. Vor 45 Jahren habe ich hier zum letzten Mal gegessen. Ja, wir haben inzwischen mehrmals den Besitzer gewechselt, aber ich versichere Ihnen, dass unsere Forellen es mit den besten Fischen der Schweiz aufnehmen können. Und er ging in den Gastraum und kam mit 2 Speisekarten zurück und Besteck und einem Tontopf mit dünnen italienischen Brotstangen darin, den er vor uns auf den Tisch stellte. Was ist denn das jetzt? Ja, das sind Grissini. Ich hasse Grissini. Nehmen Sie die sofort weg. Wenn Sie mir noch einmal Grissini bringen, dann fahre ich Ihnen mit meinem Mercedes mitten in Ihren Laden rein. Mama, bitte. Jawohl, Madame. Und bringen Sie meinem Sohn und mir bloß kein Menü. Wir wollen Forellen essen, nicht diesen Krimskrams. Jawohl, natürlich. Wir hätten Forelle blau mit Salzkartoffeln und gebratene Forelle ebenfalls mit Salzkartoffeln. Der Kellner hatte schlichtweg vergessen, dass es viel zu früh war, um Mittag zu essen. Meine Mutter hatte es wieder einmal geschafft. Er war ins Restaurant verschwunden, vermutlich um den Koch aufzuschreiben. Das ist Amici. Du musst für ein verspätetes Frühstück Forellen braten. Da sind zwei extravagante Gäste draußen, die man bedienen muss. Ja, Restaurant-Tester wahrscheinlich. Ja, prominenter sicherlich. So benimmt sich ja kein nicht prominenter im Sahnenland. Ja, und die alte Dame, die hat eine Flasche Fond d'Olivalet bestellt, die sie schon zur Hälfte ausgetrunken hat, Rottatelli. Und der Mann mit ihr, von dem sie gesagt hat, es ist ihr Sohn, hat sich in ein kleines Büchlein Notizen gemacht. Da. Man ist ja an die Prominenz und ihre exaltierten Wünsche zu jeder Tages- und Nachtzeit gewöhnt, aber wirkliche Klasse zeigt sich erst dadurch, dass allerbilligster Kochwein zum Essen bestellt wird, Topfitelli, anstatt sich mit der Pöbel durch teuren Weindistinktionen kaufen zu wollen. Ja, sie haben auch eine Plastiktüte voller Geld dabei und ein Taxi wartet auf sie neben dem Gastgarten. Also Koch, husch, husch, ja, hol die Forellen aus dem Bazar. Wie funktionierte das nur? Ich war doch gar nicht anwesend gewesen bei ihrem Gespräch. Es war, als ob ich aus meinem Gehirn herausgefahren wäre und als Äther allanwesend zu sein. Was ich ja im Endeffekt sowieso war in meiner Geschichte. Eine knappe halbe Stunde später lagen die Forellen und die Salzkartoffeln auf weißen Tellern vor uns auf dem Tisch. Sie hatte immer gerne Fische gegessen, besonders diejenigen, die mein Vater von seinen Reisen mitbrachte. Wen vermisst du am meisten? So richtig schmerzhaft. Meine Mutter schob sich eine Gabel mit etwas Forelle in den Mund. Ich weiß nicht. Es gruselte mich, ihr beim Essen zuzusehen. Ein Stückchen Petersilie klebte ihr an den Schneidezähnen. Nun sag schon, deinen Vater? Ich weiß es nicht. Lass mich. Du hast da was. Wo? Da vorne, am Mund. Hier, nimm die Serviette. Danke. Also, wen vermisst du am meisten? Ich glaube, David Bowie. Der Musiker? Ja, Bowie. Als der gestorben ist, habe ich es nur sehr schwer verkraftet. Er wohnte bei uns in Gstaad, gleich nebenan. Ich habe ihn manchmal gesehen. Im Winter trug er weiße Moonboots. Seine Frau sah genau so aus wie er. Glaubst du das? Manchmal hatten sie auch den gleichen Skianzug an. Sie waren beide blond und dürr. Ich habe seine Zähne immer sehr geliebt. Ich wüsste nicht, dass David Bowie besonders schöne Zähne gehabt hätte. Doch, doch, doch. Sie waren eckig und schartig und irgendwie schief gewachsen. Und jedes Mal, wenn ich auf einem Foto oder in einem Film seine Zähne gesehen habe, da hat es mich geschaudert. Vor was? Vor Liebe vielleicht? Ach, Christian. Ich war gefangen von seinem Genie. Das verstehe ich nicht. Bowie trägt in sich einen Geist, der unzerstörbar ist. Manchmal verstehe ich dich wirklich nicht, Christian. Ich habe Bowie auch nie verstanden. Wusstest du, dass wir gerade in einem Buch beschrieben werden? Wie bei Cervantes? Don Quixote und Sancho Panza. Ja, aber das waren erfundene Figuren. Wir sind echt. Wie können wir denn gleichzeitig echt sein und erfunden? Streck mal die Hand aus. Nein, lieber nicht. Nun stell dich nicht so an. Komm. Ich hielt ihr die offene Hand hin. Und sie nahm ihre Gabel und piekste mir in die Handfläche. Ah, oh. Siehst du? Du bist echt. Wir fahren jetzt auf den Gletscher. Die Forellen sind nicht so gut, wie ich sie in Erinnerung gehabt habe. Da gehe ich doch lieber in die Siemann. Da muss man auch nicht nachdenken über die Realität. Die ist ja ohnehin kaum auszuhalten. Sie legte einen 1000-Franken-Schein auf die Tischdecke und stellte ein leeres Wasserglas darauf, damit er nicht wegwehte. Lazarus hatte David Bowie seine letzte Schallplatte genannt. Sie erschien 2 Tage vor seinem Tod. Die Gondelbahn war ein metallener, ganz und gar zerbrechlich wirkender rechteckiger Kasten, dessen obere Hälfte rundum verglast und der mittels einer Vorrichtung seinerseits an einem Stahlseil befestigt war und der sich bergauf bewegte. Meine Mutter hatte eine halbe Zolpidem genommen, schon in der Talstation. Dann, als die Kabine besonders stark zu schaukeln begann, die andere Hälfte. Endlich fuhr die Gondel unter heftigem Geruckel in die rettende Bergstation ein. Meine Mutter atmete auf, ihre Stirn war etwas feucht geworden, trotz des Zolpidems. Ich hatte nicht gewusst, dass sie eine derartig ausgeprägte Höhenangst hatte und tupfte ihr die Stirn mit einer zusammengeknüllten Papierserviette ab, die ich aus der Hosentasche zog. Wo ist eigentlich dein Rollator? Den hat der freundliche Mann im Taxi für mich aufbewahrt, unten auf dem Parkplatz der Talstation. Bei ihm ist doch auch unser Gepäck. Oder habe ich ihn vorhin im Restaurant stehen lassen? Jetzt musst du mich eben stützen. Es wird auch Zeit, dass du mich stützt. Das hast du jahrelang nicht getan. Es ging durch eine automatische Schiebetür nach draußen auf eine Sonnenterrasse mit Holztischen. Eine Aussichtsplattform eher, die bis auf drei indische Damen, die dort versonnen vor drei Flaschen Rivella saßen, leer war. Das Gletscherpanorama direkt vor uns zog sich kilometerweit gegen Süden hin, bis zu den im Wallis liegenden Dent du Midi. Wo gibt's denn hier die Edelweißfelder? Sie setzte ihre scheußliche Bulgari-Sonnenbrille auf. Es war nicht auszuhalten. Die indischen Touristinnen sahen kurz und unergründlich zu uns hin, lächelten und widmeten sich dann wieder ihren Erfrischungsgetränken und Mobiltelefonen. Wir setzten uns an eine der Holzbänke. Der Sauerstoffmangel hier oben machte mich benommen. Meine Mutter griff in die Plastiktüte mit dem Geld und der Flasche und nahm einen großen Mund voll. Ich sah, wie er beim Schlucken etwas Wodka aus den Mundwinkeln rann. Die Edelweißfelder. Ich weiß es auch nicht. Aber warum sind wir dann hier extra hochgefahren in diese grauenvolle Einöde? Vielleicht verkaufen Sie ja Edelweiß im Souvenirshop. Ich will sie aber in der Natur sehen. Sie nahm einen weiteren Schluck Wodka. Die indischen Frauen sahen erneut kurz auf. Weißt du, ich glaube nicht, dass wir hier oben Edelweiß zu sehen bekommen. Es ist immer dasselbe. Ich könnte heulen. Heulen könnte ich. Mein Leben ist eine einzige Anhäufung von Enttäuschungen gewesen. Du hast gesagt, wir würden nach Afrika fahren und ich könnte noch einmal Zebras sehen, bevor ich sterbe. Und das habe ich mir dann schon aus dem Kopf geschlagen, als ich gemerkt habe, dass es dir gar nicht darum ging, mit mir nach Afrika zu fahren, sondern darum, mein Geld auszugeben für unsinnige, völlig beliebige Erlebnisse ohne Zebras und ohne alles. Und dafür habe ich jahrelang ausgeharrt, in der Hoffnung, mein Sohn, mein lieber Sohn, würde mit mir noch irgendetwas unternehmen, wie damals, vor 25 Jahren, als wir im Eastern- und Oriental-Zug irgendwo hingefahren sind. Wohin sind wir da gefahren? Von Bangkok nach Singapur. Ja, genau. Da hast du die ganze Zeit auch nur gelesen, in deinen Büchern im Abteil. Wenn du wenigstens was Anständiges gelesen hättest, Flaubert oder Racine oder wenigstens Camus. Oder weiß Gott was, aber du musstest ja deinen John le Carré lesen, deine Spionageschundromane, anstatt mit mir zu reden. Du hast ja auch immer viel getrunken in dem Zug. Ja, das habe ich ja nur getan, weil du mir keine Aufmerksamkeit geschenkt hast, sondern lieber deinen Quatsch gelesen hast, der dir anscheinend wichtiger war, als sich mit mir zu unterhalten. Geschminkt hast du dich immer in dem Zug. Ist das zu glauben? Geschminkt. Und nun stehen wir hier an diesem gottverlassenen Ort und da ist nichts, kein Edelweiß, keine Zebras und nichts. Und weißt du was, Christian? Genau so sieht es auch in mir drinnen aus, in meiner Seele. Da ist nichts, nichts mehr. Eine leere, weiße Leinwand. Ja, du hast ja recht. Weißt du, was das ist? Ein Armutszeugnis ist das. Und zwar ist das dein Armutszeugnis. Ich habe das mal gelesen bei Marcel Bayer, das blindgeweinte Jahrhundert. Das trifft es ganz gut, eigentlich sogar sehr genau. Das ist mein blind und leer und totgeweintes Jahrhundert. Solche Sachen solltest du mal schreiben. Wie Marcel Bayer, das ist ein guter Schriftsteller. Nicht so einen belanglosen Unsinn, wie du ihn schreibst, den ohnehin keiner lesen will. Darf ich auch mal was sagen? Hier geht es doch gar nicht um dich. Du drehst es immer so, dass es nur um dich geht. Du solltest mal nicht so als Schatten deiner selbst da sitzen und immer alles bejahen, sondern sagen, was du denkst. Eigentlich nichts. Doch, ich denke, ich höre von dir seit 35 Jahren die gleiche Suada. Ja, keine Sorge. Du hörst mich bald eh nur noch in deiner Erinnerung. Denn ich bin so und so moribund. Aber du solltest dir mal ein Beispiel nehmen an Knausgård oder an Wolbeck oder Ransmeier oder Kehlmann oder an Sebald. Sebald ist tot, ich bitte. Ich meine ja ein Beispiel nehmen an wirklich guter Literatur, an Büchern, die bleiben, nicht so ein horrender Stuss, wie du ihn schreibst. Lies doch mal Flaubert, da würdest du sehen, wie es geht. Von den Meistern lernen. Aber Monsieur denkt ja gar nicht dran. Monsieur ist ja selbstgefällig und behäbig. Und dann fährt Monsieur mit seiner Mutter irgendwo auf einen Gletscher, in der Hoffnung, es würde schon werden. Am besten auf genau den Gletscher in der Nähe genau des Chalets, in dem er geboren wurde, um irgendeine Katharsis heraufzubeschwören. Du meinst, ich wüsste nicht, was du dir von dieser Reise versprichst? Das hast du doch gestern Nacht gesagt, im Schlaf. Katharsis, hast du gesagt. Es werde zu einer Läuterung zwischen uns beiden kommen, hast du gesagt. Wenn du nur in Bewegung bleiben würdest mit mir. Deine Mutter nimmt sie mit in ein bürgerliches Theaterstück. Tragödie mit komödiantischen Elementen. Hauptdarstellerin yours truly. Verspricht ihr, wer weiß was, weil sie sich ja ständig betrinken muss und Tabletten schlucken vor unaushaltbaren Schmerzen. Und schiebt dann alles auf die Schweiz, die Nazis und den Zweiten Weltkrieg. Boom. Was hätte ich dann darauf antworten sollen? Es fiel mir nichts ein, wirklich nicht. Sie hatte ja in allem Recht in ihrem Wahn. Sie hatte Recht. Ich sagte mir immer wieder, dass sie nicht belesen war, dass sie nur so tat, dass sie auch nie nur irgendetwas von Flaubert oder Stendhal gelesen hatte. Es war alles nur Bluff, aber es war so dermaßen gut geschauspielt, dass ich immer und immer wieder darauf hereinfiel. Sie kannte nichts von Welbeck oder Ransmeyer. Sie las nur die Bunte und sah manchmal Quizshows im Fernsehen. Sie verstand es zu manipulieren. Das war ihre große, unglaubliche Kunst. Das wusste ich doch seit Jahrzehnten. Sie log und drehte die Dinge so, dass alle ihr alles glaubten. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen oder denken sollte. Außer, dass meine Mutter sicher bald einen neuen Stoma-Beutel bräuchte. In diesem Augenblick sahen wir beide und die indischen Touristinnen auch einen kleinen rotbraunen Fuchs, der in einiger Entfernung auf dem Eis umherlief. Er blieb stehen, drehte sich zu uns um und sah uns an. Direkt in die Augen. Siehst du das? Wir bewegten uns alle nicht, um den Fuchs nicht zu verschrecken. Er sah uns immer noch an. Sein Schweif, an dessen Spitze ein weißer Büschel zu sehen war, stand hinten hoch. Es ist kaum zu glauben, dass Menschen so ein Tier für sein Fell töten. Ich hielt die Luft an, um ihr zu untersagen, jetzt ihre auf verschiedene Lager in Zürich verteilten Zopelpelze zu erwähnen. Der Fuchs drehte sich von uns weg und trottete weiter. Über die sonnenbeschienene, hellkalte Eisfläche des Gletschers. Richtung Süden. Im Zuge der ganzen Geschichte muss ich zugeben, dass ich noch nie etwas von Guy Debord gelesen habe. La Société du Spectacle habe ich nach den ersten paar Zeilen wieder weggelegt. Hegel nie gelesen und Lukács und die anderen Marxisten weder verstanden noch gemocht. Trotzdem hatte ich erkannt oder erkennen müssen, dass der einzige Weg, mit Geld vernünftig umzugehen, war, es zu verschenken. Ich nahm also etwas Geld aus der Plastiktüte mit der Wodkaflasche und den Tabletten, eine ordentliche Handvoll nahm ich heraus und bevor meine Mutter irgendetwas sagen konnte oder es überhaupt realisierte, stand ich schon vor den drei indischen Damen und fragte, ob ich mich kurz zu ihnen setzen dürfte. May I join you? I want to give you all this money as a present. Es waren vielleicht 60 oder 80.000 Franken. No. Ich begann, die Geldscheine zu ordnen und daraus vor ihnen einen Stapel zu schichten, der nicht sehr dick war, vielleicht nur 2 Zentimeter oder so, und schob ihn dann über den Holztisch den dreien entgegen. Nein. Die Frauen waren ganz entgeistert, erhoben alle die Hände und sagten, sie wollten damit nichts zu tun haben, bitte. No. Und plötzlich, wie das manchmal so ist, gab es aus dem Nichts einen Windstoß, fegte über den Tisch wie eine unsichtbare Hand und zog den gesamten Geldstapel fort. Die bunten 1000-Franken-Scheine drehten sich in der dünnen Luft und flogen hinab in den Abgrund. Einfach so. Wir sahen alle in die steinige Schlucht, den verschwindenden Scheinen nach, als wären wir festgefroren. Niemand versuchte, einen zu fangen. Christian, lass uns wieder hinunterfahren. I am very sorry. Ich ging zurück zu meiner Mutter an den Tisch, nahm die Plastiktüte mit dem restlichen Geld und der Flasche und den Tabletten und half ihr beim Aufstehen. Peut-être que vous auriez dû le prendre. Meine Mutter setzte ihre Sonnenbrille ab. Die Inderinnen sahen sie verständnislos an. Die Schultern einer der Damen zuckten unkontrolliert. She means to say, you should maybe have accepted it before it all blew away. Yes, such a shame. We are really very sorry, Madam G. Komm. Mama. Die psychiatrische Klinik Winterthur war eine Ansammlung von brutalistischen Gebäuden am Rande eines dunklen Mischwaldes gewesen. Männer und Frauen hatten dort auf Stühlen gesessen, vor sich hingemurmelt und an die Wand gestarrt. Einige hatten unaufhörlich geschrien, andere wiederum waren ganz still. Meine Mutter war einen Tag vor ihrem 80. Geburtstag dort zwangseingeliefert worden, als kein Krankenhaus im Kanton Zürich sie mehr hatte aufnehmen wollen. Alle hatten sie abgelehnt. Meine Frau kracht. Es blieb nur noch Winterthur. Elfenstein. So hatte die psychiatrische Klinik in Winterthur geheißen. Klinik Elfenstein. Es war eine Sterbeklinik gewesen, hatte ich damals gedacht. Niemals würde sie dort wieder lebend herauskommen. Dort im Elfenstein würde sie sterben. Niemals wieder würde sie die schneebedeckten Berge sehen oder ihre Farbglaslampen mit den Libellen drauf oder in ihrer bunten Blättern. Niemals mehr, hatte ich gedacht, würden sich die Kuverts mit den Rechnungen von Ferragamo ungeöffnet stapeln. Sie würde nicht mehr mit Stendhal hausieren gehen, mit ihren ganzen geliebten Franzosen, weil sich dort niemand mehr davon beeindrucken ließ. Ihre schroffen Gedanken, die sie zu böswilligen Sätzen machte, wären nur eine einzige bedeutungslose Stimme in der Kakophonie der Stimmen aller anderen Geisteskranken, ganz leise, neben den Napoleon Bonapartes, Josef Stalins und Albert Einsteins. Eine schwache, kleine, alte Frauenstimme wäre ihre nur, kaum zu hören unter den unerträglich lauten und dissonanten Tönen der Männer um sie herum im Elfenstein. Als ganz kleines Kind war sie mit ihren Eltern aus dem Osten geflohen, vor der sowjetischen Armee, aus Bleicherode oder Blankenfelde oder Budweitschen oder Bistsch. Die Eltern hatten im Osten einen Gutshof besessen und dann, als der Russe kam, haben sie die Koffer gepackt und sich eingereiht in die großen Menschenströme nach Westen, Richtung Schleswig-Holstein, da dort die Engländer waren und diese, wie es hieß, am ordentlichsten umgehen würden mit den Deutschen. Und wie wart ihr denn mit den Juden umgegangen? Hatte ich immer geschrien, mich dann ganz oben im Gästezimmer unter dem Dach versteckt und dann hemmungslos und verzweifelt die Kopfkissen vollgeweint. Und mit den Russen, den Griechen und den Dänen. Es wurde immer ignoriert in der Sicherheit des Reetdachhauses in Kampen auf Sylt. Bis ans Grab wurde es ignoriert. Es wurde immerzu geschwiegen und gesummt im Ohrensessel und bis zu den Tagesthemen Eierlikör getrunken. Und danach wurde der Fernseher ausgemacht und Krabbenbrote gegessen und mit den alten Kameraden Postkarten ausgetauscht. Ich hatte dann irgendwann die Musik von David Bowie entdeckt. Und zwar durch das Album Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Es war die Welt, die am weitesten entfernt war. When you climb to the top of the mountain, look out over the sea. Think about the place perhaps where a young man could be. Then you jump back down to the rooftops, look out over the town. Think about all of the strange things circulating round. Denkst gerade wieder an David Bowie. Woher weißt du das? Sie hatte das zweite Gesicht. Schon seit meiner frühesten Kindheit war mir das klar gewesen. Ich sehe dich genauer, als du denkst. Okay. An welche Zahl denke ich jetzt? Ich stellte mir eine 4 vor, mittelgroß und rot. An die Zahl 4. Und welche Farbe hat die 4? Rot. Irgendwann sagst du mir, wie du das machst. Ich kann dir das nicht sagen. Selbst wenn ich es wollte. Ich sehe einfach eine rote 4. Wenn du alles weißt, warum weißt du dann die Enden der Geschichten immer nicht, die ich dir erzähle? Es ist mir zu anstrengend, alle Geschichten der ganzen Welt zu verfolgen und im Voraus deren Ausgänge zu kennen. Der Raum wäre zu groß. Wie bei Funes el Memorioso. Von Borges? Demselben. Weißt du, wie die Geschichte auf Deutsch heißt? Das unerbittliche Gedächtnis. Siehst du? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber dafür habe ich ja einen Sohn, der sich die Trivialitäten merken kann. Wir betraten wieder die metallene Kabine und sie hielt sich erneut an mir fest. Die automatische Tür schob sich zu. Eine Lautsprecherstimme gab schnarrende Anweisungen. Es klickte und knackte ein paar Mal und dann ging es mit einem Satz rasch bergab. Warum hast du denn solche Angst vor der Gondelbahnfahrt, wenn du schon im Voraus weißt, dass wir nicht abstürzen werden? Ich träume seit 30 Jahren von solchen Unglücken. Fast jede Nacht. Das Ding reißt sich los vom Seil, saust nach unten und schlittert dann den ganzen Berg hinunter, 3 Kilometer oder mehr. Gib mir mal bitte noch eine Zolpidem. Die wirken doch nicht so schnell. Bis dahin sind wir längst... Doch, man muss sie zerkauen. Das stimmt doch nicht. Doch, die gehen dann schneller ins Blut. Durch das Zahnfleisch wird das assimiliert. Unter der Kabine rasten die vereisten, schartigen Felswände auf uns zu. Du bekommst jetzt keine Zolpidem. Ich will aber eine. Tut mir leid. Sag mal, du spinnst wohl. Das... Das ist meine Tüte. Ich hielt die Plastiktüte hoch über ihren Kopf außer Reichweite. Mein eigener Mut erstaunte mich. Sie griff kraftlos danach, eine alte, gebeugte, zerbrechliche Frau mit Platzwunden im Gesicht, die sich an der Kabinenwand festhalten musste, um nicht umzufallen. Gib sofort her! Nein! Sie sank sichtlich in sich zusammen. In ihrem Blick lag ungeheure Wut, aber auch das Aufglimmen von Furcht. Ihre Mundwinkel zogen sich nach unten, ihre Unterlippe zitterte. Wie wird die Sache denn ausgehen? Du weißt doch sonst immer alles. Bitte, bitte sei doch nicht so gehässig. Nein. Ich brauche diese Tabletten. Nein, du brauchst sie nicht. Plötzlich und ohne jede Vorwarnung stoppte die Kabine. Ich wusste es. Das vibrierende Summen des Stahlseils verstummte schlagartig und wurde vom Heulen des Windes ersetzt. Nein. Die Seilbahn schwankte hin und her. Nein. Wir hingen am Himmel. Was machen wir denn jetzt? 50 Meter über dem Abgrund. Eine zerbrechliche Metallschachtel an einem seidenen Faden. Was denkst du denn, was wir tun sollen? Jeder 3 Zoll Pidem hat einen großen Schluck Wodka? Hör auf, mich anzugreifen. Nimm lieber die Sache in die Hand. Sei endlich ein Mann. Wenn du mehr Ferragamo-Pullis dabei gehabt hättest, könnten wir sie jetzt aufdröseln und ein Seil daraus drehen. Aber du hast sie ja lieber in der Originalverpackung zu Hause im Schrank. Wie redest du denn eigentlich mit mir? Woher kommt bloß dieser Zorn, wenn du dich sehen könntest? Dein Gesicht ist ganz verzerrt. Ganz verdreht und zerfressen. Es gab einen roten Knopf, einen grünen und einen schwarzen. Daneben befand sich eine Vorrichtung mit Lochrauten. Ich drückte zuerst den grünen und dann den schwarzen, der, wie ich annahm, ein Sprechknopf war. Nichts geschah. Die Kabine schwankte weiter hin und her. Es hatte zu regnen begonnen. Ach, diese Allüren auch noch. Schleppt mich auf einen Gletscher. Mich, eine 80-jährige Frau, die nicht mehr richtig gehen kann und in einen Beutel machen muss. Und spielt nun den Grand Seigneur. Ist mir egal. Aber nicht egal sollte dir sein, dass ich einen neuen Beutel brauche. Und zwar jetzt. Warum bist du nicht oben in der Bergstation auf die Damentoilette gegangen? Weil, Monsieur, weil ich mir den Beutel verdammt nochmal nicht selber wechseln kann. Dann wirst du sie eben jetzt lernen. Nein. Doch. Sei nicht so hartherzig. Du bist wie dein Vater. Weißt du, genauso kalt und emotionslos. Du hast seine Augen. Es waren immer erfrorene Augen, ganz entmenschlicht, eisblau, wie bei einem Automaten. Kaltschnäuzig bist du und eiskalt. Meine Augen sind grün. Das tut nichts zur Sache. Aber du wirst doch nicht deine eigene Mutter hier jämmerlich verenden lassen. Ich sterbe gleich. Was meinst du? Das haben die Ärzte mir immer eingeschärft nach den Operationen. Man muss unbedingt den Beutel wechseln. Das darf man niemals vergessen. Denn wenn er zu voll wird, dann gibt es einen Rückstau und die ganze Schose fließt zurück in den Bauch und man ertrinkt buchstäblich von innen an seinen eigenen Ausscheidungen. Wirklich? Und da ich so schreckliche Akrophobie habe, weißt du, fühlt es sich so an, als hätte ich die ganze Zeit Angstdurchfall. Der Beutel ist mit Sicherheit randvoll. Und plus stecken wir jetzt hier oben fest in der Gondel. Ohne Decken für die kommende Nacht, ohne Essen und ohne Trinken. Na ja, gut, wir haben ja noch die halbe Flasche Wodka. Aber ich meine, ohne Wasser. Gestern hast du noch gesagt, du gehst nie ohne Wasser irgendwo hin. Habe ich das gesagt? Erinnere ich nicht. Hilf mir jetzt bitte mit dem Sturm. Ich kniete mich vor sie hin, auf den Boden der Kabine, und schob vorsichtig vorne am Bauch ihre Jacke hoch. Ich öffnete die untersten Knöpfe ihrer Bluse und fand den beigefarbenen Beutel, der tatsächlich sehr voll war. So. Sie sah beschämt über meinen Kopf hinweg. Geschafft. Weißt du, wer das war? Wer? Die 3 Frauen oben. Auf der Aussichtsterrasse. Nein. Kanntest du die? Das waren die 3 Hexen aus Macbeth. Ach, komm. Auf und durch die Nebelluft davon. Warum sollten die denn in unserer Geschichte auftauchen? Ich ging zum Klappfenster, öffnete es und warf den vollen Beutel hinaus. Ich bildete mir ein, in ihrem Blick so etwas wie Dankbarkeit erkennen zu können. Das hättest du die Frauen selber fragen sollen. Sie hätten dir hundertprozentig Auskunft gegeben. Und warum haben sie dann das weggeflogene Geld nicht wieder herbeigehext? Ach, Geld. Meinst du, solche mächtigen Wesen scheren sich um ein paar Franken? Die Hexen symbolisieren die Verwandlung. Ihr Auftauchen bedeutet nichts Gutes. Wir müssen zusehen, dass man uns hier rausholt. Gib mir mal die Wodkaflasche. Irgendwie drehen wir uns im Kreis. Nach ungefähr 2 Stunden war das Ding dann wieder angefahren. Einfach so. Es hatte einen kurzen, jähen Sirenenstoß gegeben, danach einen Ruck und meine Mutter, über deren Schultern ich meinen braunen Grobwollpullover gelegt hatte, da sie trotz ihrer Steppjacke begonnen hatte, vor Kälte zu zittern, hatte gesagt, es würde jetzt wieder losgehen. Und so geschah es auch. Unten verließen wir die Gondel und betraten eine milde und freundliche Herbstlandschaft. Kühe standen dort und kauten. Meine Mutter wollte sich lautstark beschweren, aber es gab keine Erklärung oder Entschuldigung vom Bergbahnpersonal. Es zeigte sich lediglich kurz ein Angestellter, der schief lächelte und mit den Schultern zuckte, bevor er wieder in seinem Büro verschwand. So sind sie, die Schweizer. Fast ostasiatisch in ihrem Bemühen, Unangenehmes zu vermeiden. Sie gehen Problemen aus dem Weg. Nicht, weil sie ihr Gesicht nicht verlieren wollen, sondern weil sie unpassend sind, die Probleme. Aber wir sind doch auch Schweizer. Hier hast du deinen krassigen Öko-Pullover zurück. Ich verstehe nicht, wie du so etwas Geschmackloses anziehen kannst. Du sahst doch früher immer so manierlich aus, in deiner Barbour-Jacke. Sieh mal, Mama. Da vorne steht unser Taxi von heute Morgen. Natürlich ist es noch da. Das habe ich so gewollt. Ich wünschte, ich wäre so wie du. Das bist du doch schon längst. Tatwamasi. Wir liefen langsam über den Parkplatz zu dem wartenden Wagen. Wohin darf ich sie bringen? An die deutsche Grenze. Mama. Doch, ich will jetzt nach Deutschland. Mir reicht es mit der Schweiz. Fahren wir nach München, bitte. Dann müssten wir aber über den Preis sprechen. Nochmal 1000 Franken? Ich habe jetzt schon 4 Stunden auf Sie gewartet. Eher 4000. Abgemacht. 5. Na gut, weil Sie auf uns gewartet haben. Ich sagte nichts zu dem Handel, da es ja wirklich besser war, wenn das Geld sich in Luft auflöste. Ich will eigentlich auch gar nicht nach München. Ich will nach Sylt. Auf ein Fischerboot, wie Tolstoi. Zu ehrlichen Menschen, die ihre Arbeit noch mit den Händen verrichten und nicht mit dem Internet oder sonst wie. Dann spende doch deine Ferragamo-Taschen und Ferragamo-Pullover an Syrer in den Flüchtlingslagern und dein Geld auch. Das würde ich ja gerne machen, aber weißt du, wie zynisch das wäre, wenn die Flüchtlinge meine Sachen anhätten und überhaupt? Wie soll ich die Sachen und das Geld denn da herunterfahren? Mit meinem Mercedes? Ich habe doch gar keine Fahrerlaubnis mehr. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Gespräch mit dir führe. Wer ist denn schuld an dem Flüchtlingsdramen? Ich wüsste nicht, wer daran schuld sein sollte. Assad? Saddam Hussein? Du bist schuld daran. Ich? Ja, du bist schuld dran. Ich bin schuld dran. Alle, die ihren Tank im Auto vollfüllen und an der Goldküste leben und Weißwein trinken und dann einkaufen gehen bei Tropom und Grieder. Direkt schuld an der ganzen Misere der Welt sind wir beide. Auch wenn man sich nur von Schlemmerfilet Bordelais ernährt? Ja, ich denke auch dann. Und wenn einem selbst das zu teuer ist, wenn man nur Käsescheibletten isst? Dann ebenfalls. Du benimmst dich wirklich furchtbar kindisch. Haben Sie vielleicht eine Camion-Fahrerlaubnis? Warum, Madame? Na, vielleicht möchten Sie eventuell meine Kleidung hinunter nach Syrien fahren. Wir würden Sie sehr gut bezahlen. Du würdest gut bezahlen. Ich nicht. Bitte. Entschuldigen Sie, meine Mutter. Pas quoi? Siehst du, er spricht auch noch Französisch. Das ist doch perfekt. In Syrien versteht man ebenfalls Französisch. Ich meine wegen des Libanons. Mama, das war in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als man dort Französisch sprach. Weißt du was? Du hast eine schwere narzisstische Störung. Ich? Ja, du. Soll ich jetzt losfahren? Zum Flughafen Genf, bitte. Ja, genau, zum Flughafen. Dann nehmen Sie doch bitte den anderen Weg, den über Aigle und dann vielleicht bei Montreux auf der Autobahn. Okay, mit dir? Ja, Mama? Bloß nicht wieder Richtung Staat hinab. Ich will niemals, niemals wieder in diesen schrecklichen Ort. Abgemacht. Sehr gut, mein Sohn. Es tut gut, wenn man etwas für sich definitiv entschieden hat im Leben. Ich werde auf dieser Welt Staat nie wiedersehen. Und somit fuhren wir ein weiteres Mal los. Links herum die Serpentinen hinab durch die Täler der französischen Schweiz. Das Wetter war fantastisch. Meine Mutter schien für den Augenblick gute Laune zu haben und ich hatte einen Entschluss gefasst. Ich würde auf ihre Garstigkeiten einfach gar nicht mehr reagieren, sondern wenn sie etwas Böses sagte, einfach etwas ganz anderes, etwas Nettes, Beziehungsloses antworten. Vielleicht, dachte ich, vielleicht war sie ja wirklich nicht verrückt, sondern einfach nur bösartig. Kurz vor der Autobahnausfahrt Montreux fiel mir ein, dass sie ja hier unten gewesen war, bevor sie meinen Vater geheiratet hatte. Du warst doch hier als junges Mädchen. Das weiß ich nicht mehr. Doch, doch. Du warst in Montreux auf einer Benimmschule, einer Finishing School. Und was habe ich da gelernt? Na, zum Beispiel einen Tisch richtig decken, nehme ich an. Das Messer rechts, die Gabel links, darunter die Serviette. Das Wasserglas rechts, oben neben die Weingläser. Den Suppenlöffel neben das Fischmesser, den Dessertlöffel oben über den Teller. Erinnerst du dich? Jetzt, wo du es sagst, da ist etwas ganz dunkel. Ich weiß es, ich hab's. Ich war im Institut Villa Pierrefeu. Hier in Montreux? Ja, ich habe Kurse belegt, Körperhaltungskurse. Da musste ich ein Buch auf dem Kopf balancieren, beim Gehen. Das war in den frühen 60er Jahren, jedenfalls im Jahr, als Bataille starb. Und wir bekamen Bücher zum Lesen, Racine, Molière, trostloses Zeug. Na, Französisch, also hast du dort Französisch gelernt? Ich kann gar kein Französisch. Ach, das stimmt doch nicht. Doch, es stimmt. Was ist mit deinen perfekten Zitaten? Ich weiß nicht, was die bedeuten. Ich werfe sie einfach nur so heraus, wenn ich vermute, dass sie passen können. Nein. Oh ja. Du wirkst immer so, als wüsstest du über alles Bescheid. Das ist nur das Getue einer alten Frau. Hast du Bataille mal gelesen? Warum? Na, weil du ihn eben erwähnt hast, sein Sterbejahr. Naja, davon gelesen. Theorien zur Verschwendung des Geldes. Das müsste dir doch ganz zu Pass kommen. Wenn Geld nicht sinnfrei verjubelt und verschenkt wird, dann landet es immer im Krieg, wird in Kriegswaffen investiert. Christian, ich habe eine Idee. Lass uns nach Genf fahren. Das ist ja nicht so weit. Da ist eine Filiale meiner Bank. Da holen wir noch mehr Geld ab. Noch viel mehr. Stecken es in Tüten und Koffer, fliegen von Genf nach Afrika und verschenken es da. An wen denn? An die erstbesten Menschen, die wir dort treffen. Ich weiß nicht. Sei mal nicht so ein Spießer. Ich? Ein Spießer? Ja, du bist spießig. Wir fahren jetzt einfach nach Genf und basta. Mehr Geld abholen bei der Dependance der Privatbank. Okay, gut. Ich will aber noch vorher rasch in Morsch vorbeisehen. Wenn es sein muss. Ich würde gern. Was bezweckst du denn damit? Weitere Katharsisse? Sagt man das so? Wie ist eigentlich der Plural von Katharsis? Katharsen? Ich weiß es nicht. Die Katharsis hat keinen Plural. Nein, nein, unmöglich. Alles gibt es immer mehrmals. Ich will nur das Haus meines Vaters sehen. Es tut mir leid, dass du nie dort warst. Es tut mir leid, dass ihr euch habt scheiden lassen. Und es tut mir leid, dass du nach der Scheidung nicht in einem Château am Genfer See gewohnt hast, sondern in einer kleinen Wohnung am Zürichsee. Junge, Junge, du willst es aber wirklich wissen mit unserer Familie. Wir ließen also Montreux links unter uns liegen und fuhren weiter auf der Autobahn, am See entlang, der auf einmal ganz schwer und dunkelgrau lag. An der Ausfahrt Morsch bat ich den Fahrer, die Autobahn zu verlassen. Meine Mutter hatte sich in eine Ecke des Rücksitzes verzogen. Sie lehnte ihre Wange ans Fenster, sah hinaus und ignorierte mich. Wir hielten vor einem großen schmiedeeisernen Tor, das von zwei alten, überwucherten Säulen flankiert wurde, an denen die obligatorischen Schilder Cave Canem und Privé emailliert zu sehen waren. Und es gab eine Katze, die sich durch den Regen fortschlich. Ich öffnete die Wagentür und stieg aus. Meine Schuhe wurden nass. Meine Mutter blieb im Taxi sitzen und trank einen Schluck Wodka. Ich läutete. Was wollte ich hier nur? Es war schon so viele Jahre her, als ich das letzte Mal an diesem Tor stand. Immer aber mit dem Gefühl eines Bittstellers. Mein Vater hatte mir zum Abschied stets einen 1000-Franken-Schein in die Hand gedrückt, wenn ich ihn besucht hatte. Es war zu viel gewesen zum Ablehnen und zu wenig, um etwas Vernünftiges damit anzufangen. Ich hatte das Geld immer gehasst. Und es trotzdem genommen. Niemand meldete sich oder öffnete das Tor, und ich klingelte nicht noch einmal. Der Geist meines Vaters war nicht mehr da. Das Haus war leer. Leer, leer. Ich stieg wieder ins Taxi. Wusstest du, dass ich deinem Vater damals das Trommelfell zerschmettert habe mit einer Bratpfanne? Nein. Und was sagst du dazu? Hat er es verdient? Das kann man wohl sagen. Was hatte er denn getan? Ich habe ihm mit der Bratpfanne von hinten seitwärts ans Ohr geschlagen, so fest ich konnte. Er war von der Wucht des Aufpralls gegen die Wand getaumelt und dort zusammengesackt. Blut lief aus seinem Ohr auf seinen Morgenmantel. Er war danach Zeit seines Lebens auf der einen Seite taub. Hast du ihn denn mal betrogen? Da waren wir aber noch nicht verheiratet. Aber du kanntest ihn schon. Dein Vater und ich, wir waren verlobt. Ich war 24, lebte in Institut Villa Pierrefeu, arrangierte Rosen, tanzte tagsüber Walzer und das Leben lag vor mir wie ein freundlicher, unendlicher Ozean. Ich lernte auf einem Spaziergang einen Schriftsteller kennen. Er wohnte in Montreux mit seiner Frau im Hotel. Er war allein unterwegs und fragte mich, ob wir nicht Tee trinken wollen zusammen, in einem Café. Der Wagen hatte sich vorsichtig wieder in den behäbigen Schweizer Verkehr der Autobahn eingereiht. Es regnete inzwischen nicht nur in Strömen, sondern wurde auch zusehends dunkel. Und die Scheibenwischer kamen mit ihrer elliptischen Arbeit kaum noch nach. Es war 62. Ja, 62. Der Schriftsteller hatte eisblaue Augen wie dein Vater. Er war sehr, sehr charmant. Und er konnte gut Konversation machen. Sein Kopf war wie ein Vogel, nein, wie ein Zauberer. Ich habe ihn dann in einer Gasse in der Vieille-Ville geküsst, minutenlang. Mir war ganz schwindelig geworden. Und als er ging, habe ich mir auf die Unterlippe gebissen. Ich schmecke heute noch das Blut. Das hast du doch jetzt erfunden. Nein, nein, das stimmt. Ich glaube es nicht. Warum? Steht mir kein Liebesleben außerhalb des Hallraums deines Vaters zu? Nein. Weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich will es mir nicht vorstellen. Weil ich jetzt alt bin und unansehnlich und in einen Beutel mache? Können wir bitte vielleicht das Thema wechseln? Wieso? Du erzählst mir doch auch immer Geschichten und ich höre gerne zu. Und nun komme ich dir einmal zu nah, weil du mich plötzlich als Frau wahrnehmen musst und nicht als diffuse, ätherische Mutterperson und du schaltest einfach ab. Mama, bitte. Nein, nichts. Ich bin nicht Repositorium für deinen Seelenmüll. Nur weil du verrückt bist und eine Projektionsfläche für die genüssliche Ausbreitung deiner beschissenen Epigenetik-Ideen brauchst, heißt das noch lange nicht, dass ich kein Mensch mehr bin. Ein Mensch mit Gefühlen, Wünschen und Träumen. Und ja, auch Sexualität. Mit 18. Ja, auch dann. Oder hätte ich mit Ende 50 lieber mit Steinen in den Taschen in einen See laufen sollen? Kurz nachdem du Faserland geschrieben hattest. Darum geht's doch ja gar nicht. Du drehst wie immer alles um. Es sollte mir doch als Ästhet erlaubt sein, mich nicht auch noch mit der Libido meiner Mutter beschäftigen zu müssen. Du bist einfach nicht ganz bei Trost. Und weißt du was? Deine infame Seelenkälte wird nur noch von deiner Ignoranz übertroffen. Dass so etwas mein Sohn ist, kaum zu glauben eigentlich. Pass bloß lieber auf, dass die Glaskrankheit nicht wieder nach dir schnappt. Ach ja? Jawohl. Ich? Siehst du, da ist er sprachlos, der Herr Ismons. Nein, ich war nicht sprachlos. Ich schwieg einfach lieber. Wie alle immer geschwiegen hatten in meiner Familie. Wie alle lieber alles heruntergeschluckt und verborgen und geheim gehalten hatten. Ein ganzes totes, blindes, grausames Jahrhundert lang. Und nun? Nun fahren wir nach Genf. Im selben Augenblick fuhren wir unter dem hell angeleuchteten Autobahnschild Genève-Cointrin hindurch. Weißt du, was wir jetzt machen, bevor wir zum Flughafen fahren? Ich bin gespannt. Aber nur, wenn du auch willst. Ich bin für alles zu haben, sag schon. Wir fahren jetzt zum Cimetière des Rois. Steigen aus und suchen das Grab von Borges. Aber es ist doch schon dunkel. Wir finden ganz bestimmt das Grab nicht. Lass es uns wenigstens versuchen. Endet nicht dein Buch Faserland auch so ähnlich? Ja, aber das war ja fiktiv. Dies hier ist echt. Abgemacht. Fahren Sie uns bitte zum Cimetière des Rois. Und da warten Sie bitte kurz auf uns und dann geht es zum Flughafen, weil wir nach Afrika fliegen. Gerne, Monsieur. Und danach sind Sie uns dann los. Und ich bin 5000 Franken reicher. Aber Trinkgeld, mein Herr, gibt es keinen einzigen Centime. Meine Mutter und ich stocherten auf dem Friedhof umher. Es hatte aufgehört zu regnen. Die Luft war nicht wirklich warm, aber auch nicht kalt. Es donnerte in einiger Entfernung, vom Genfer See her. Sie hatte ihren Rollator dabei und wir suchten eher halbherzig, ohne große Hoffnung. Der Fahrer hatte uns seine Taschenlampe geliehen und der Lichtkegel scheuchte unsere Schatten erratisch zwischen den Bäumen hin und her. Ein Käuzchen sang seinen rätselhaften Ruf. Und wir wollten schon wieder aufgeben und zum Wagen zurückgehen, als plötzlich der Grabstein direkt links vor uns auftauchte. Er war recht unscheinbar und beinahe von den Blättern eines Buchsbaums überwuchert. Da ist er ja. Meine Mutter hielt sich an dem Grabstein fest. Der Rollator blieb hinter ihr auf dem Kiesweg stehen. Ein verlassenes, schwarzes Metallgerippe. Sie atmete schwer und unregelmäßig. Borges. Ja. Was steht denn da vorne drauf? Unter dem Namen. Antne Fortedon. Na. Was ist denn das für eine Sprache? Isländisch? Altenglisch. Ich zündete mir eine Zigarette an und musste husten. Und was bedeutet es? Habt keine Angst. Sie hatte meine Hand genommen. Ich dachte an ihren Tod und an meinen eigenen und wie das wohl sein würde. Sie war ja schon so oft fast dort gewesen, im Koma, im Bardo, klinisch tot, künstlich ernährt. Vielleicht war es nur ein ganz minimaler, unwesentlicher Schritt, nur ein kleiner Hauch. Das Käuzchen schrie wieder. Es gab gar nichts, was ich hätte sagen können. So. Und jetzt fliegen wir zusammen nach Afrika. Okay. Komm, gehen wir zurück zum Taxi. Sei doch nicht immer so spießig. Machen wir jetzt das, dann machen wir das. Ja, Mama. Lass deine Hand in meiner. Es fühlt sich schön an. Ist das aus Beowulf, die altenglische Inskription? Ja, ich nehme es mal an. Warum haben wir eigentlich Nabokovs Grab in Montreuil nicht besucht? Wir hätten ja auch eine Rundreise zu den Gräbern berühmter Schriftsteller machen können. Ich wusste nicht, dass dich Nabokov interessiert. Nur am Rande. Wir stiegen wieder hinten ein und der Fahrer ließ den Motor. Genf hatte ich schon immer gehasst. Diese furchtbare, verlogene, eiskalte, protestantische Stadt. Voller Angeber und Aufschneider und Erbsenzähler. Calvingrad hatten wir Genf immer genannt. Da war mir Zürich wirklich 100.000 Mal lieber. Ich habe trotzdem so fürchterliche Flugangst. Trotz was? Trotz der schönen Inschrift auf dem Grabstein von Bruches. Dann nimm doch eine Zolpidem. Ja, warte mal. Nein, das reicht nicht bei Langstreckenflügen. Da bin ich viel zu nervös. Du könntest doch einen Film schauen oder ein Buch lesen. Film? Ich? Gib mir lieber eine Phenobarbital. Meinst du wirklich? Na klar, ich kann das hervorragend vertragen. Du kennst mich doch. Gib mir mal drei. Sie spülte die Tabletten mit einem großen Schluck aus der Wodkaflasche herunter. Ich hätte sie ihr nicht gegeben, wenn ich nicht gestern in der Kommune in Sahnen gesehen hätte, wie resistent sie inzwischen schon war. Nach all den Jahren. Eine Niere hatte sie ja zum Glück noch. Und drei Phenobarbital, das war ja praktisch gar nichts für sie. Ihre Hand fiel herab auf die Sitzbank. Der Körper erschlaffte. Und ihre Aussprache war nun ganz wattiert. Granouille, Ciseaux, Crayon. Endlich kann ich mich daran wieder erinnern. Ende der 60er war das. Ich erinnere mich an Gérard. Unseren Gärtner, der immer jeden Morgen aus Nice kam mit dem Moped. Und an den völlig ungenießbaren russischen Salat. Im Lavoir d'Or. Graham Greene kam an unseren Tisch und stellte sich vor. Weißt du noch? An den Zoo in Kap Ferrat neben dem König von Belgien. Es gab dort einen ganz wundervollen Tukan. Du hattest immer solche Angst vor dem Affenhaus, weil es da so schlimm gerochen hat. Unser Nachbar Samaset Morm war gerade gestorben. Und dann meine Jensix, diese kleine Klapperkiste von einem Wagen. Ich hatte damit einen Autounfall zur Mittagsstunde an der Kurve zum Boulevard du Général de Gaulle. Ich war vielleicht nur ein ganz klein wenig betrunken gewesen. Du hattest hinten gesessen und wurdest nach vorne zu mir geschleudert und die Ambulanzen kamen und du weintest und klagtest über Bauchweh. Und dann hat man dich mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Nice geflogen mit dem Verdacht auf innere Blutungen. Ich wusste ganz genau, dass du nichts hattest. Du wolltest nur möglichst viel Aufmerksamkeit, armer, kleiner Junge. Ich erinnere mich genau an den Augenblick, an dem mir dein Vater die Villa Roque Escrapé zeigte. Er trug mich über die Türschwelle und lächelte mich an und küsste mich und sagte, Dies ist nun dein Haus. Wenn du wieder etwas aus deinem Leben erinnern willst, musst du einfach Grenouille, Ciseaux, Crayon laut aufsagen. Ist es wirklich so einfach? Ja. Ich freue mich so sehr auf Afrika. Du hast alles wieder gut gemacht dadurch. Was machen wir denn zuerst? Ich bin so aufgeregt wie ein Kind an Weihnachten. Wo willst du eigentlich hin, wenn wir in Afrika sind? Ich will zuerst zu den Zebras. Zum Ngorongoro-Krater. Wir müssen ein Flugzeug nehmen nach... Wie heißt das nochmal? Das weißt du doch, Christian. Du warst doch schon mal da. Arusha. Ja, Arusha. Ich mach mal ganz kurz die Augen zu. Weck mich, wenn wir beim Flugzeug sind. Arusha. Ich freue mich so. Wir fuhren noch ein paar Mal um den Flughafen Genève herum, bis sie fest eingeschlafen war. Und dann bat ich den Fahrer, die Autobahn nach Norden zu suchen, Richtung Zürich. Wir fuhren durch die Nacht. Wir erreichten Winterthur und es war noch dunkel. Die Stadt erwachte. Wir parkten auf dem Parkplatz der Klinik Elfenstein und warteten ab, bis es hell werden würde. Ich kramte in der Plastiktüte, gab dem Fahrer 10.000 Franken, schüttelte ihm die Hand, dankte ihm. Dann zwickte ich meiner Mutter in den Handrücken und streichelte ihr die Wange. Sie öffnete die Augen, erschrak ein bisschen, wischte sich den Mund ab und dann streckte sie sich, so gut es ging. Hallo, ich dachte, du würdest mich wecken beim Flugzeug. Was habe ich doch getan? Erinnerst du das nicht mehr? Wir sind eingestiegen in Genf und du hast den ganzen Flug über nach Afrika geschlafen. Ich hasse das so, wenn ich nichts mehr erinnere. Ich hasse das Alter. Egal, Mama. Weil jetzt sind wir ja da. In Afrika. Sag mal, ich erinnere aber doch diesen Wagen und diesen Fahrer. Nein. Das ist der Land Rover, den wir für die Safari gemietet haben. Und den Fahrer kannst du auch nicht kennen. Der ist von hier. Aber müsste der dann nicht ein Afrikaner sein? Das ist Harry. Ein weißer Kenianer. Harry war früher Pilot. Naja, eigentlich ist er es immer noch, wenn er nicht gerade den Land Rover fährt. Wirklich? Der Taxifahrer schwieg und sah unbeirrt nach vorne. Am Rande des Himmels, über den Baumwipfeln des Klinikparks, zeigte sich die erste Aufhellung des Tages. Dunkelgrau zuerst. Dann, innerhalb kürzester Zeit, wurde es silberweiß dort, vermengt mit einer Ahnung von Orange. Schau mal, die Hügel. Und das Licht, das ist so einzigartig. Es liegt ein magisches Zittern in der Luft. Spürst du es? Ja. Komm, wir gehen. Würdest du... Ja, natürlich. Was immer es ist. Könntest du mir vielleicht bitte noch einmal die Haare bürsten? Wer weiß, wann ich hier in der Savanne das nächste Mal zum Haarewaschen komme. Ja, gerne. Gerne mache ich das. Als ich fertig war, knipste ich ihr wie immer eine Spange ins Haar. Und dann stiegen meine Mutter und ich aus. Eine schwarze Ärztin kam uns entgegen. Sie trug einen weißen Kittel und lächelte uns an. Sie blieb stehen, legte den Kopf etwas zur Seite und faltete vorne die Hände. Bonjour. Morgen. Sie sind die Jägerin. Wo ist denn Ihr Gewehr? Bienvenue, Madame Kratt. Willkommen zurück. Ja, ich habe das Gefühl, ich war schon immer in Afrika. Das ist wie nach Hause kommen. Aber dass Sie mir keine Zebras schießen, die stehen unter Naturschutz. Wir schießen hier nicht auf die Tiere, Madame. Ich würde dann schon mal vorgehen. Ich gehe der Jägerin jetzt nach. Ich will zur Olduvai-Schlucht. Ich will zu den Zebras. Das verstehe ich. Wir sind hier aber erst einmal im Elphinstone-Nationalpark. Das ist mir egal. Ich laufe jetzt los. Wie, du willst jetzt in deinem gelben Kostüm einfach so hinaus in die Savanne laufen? Auf Wiedersehen, mein Kind. Es sind sicher 200 Kilometer von Elphinstone bis Olduvai. Das schaffe ich schon. Okay, Mama. Es ist gut, dass du dich so entschieden hast. Sehen wir uns wieder, nun so lächeln wir. Oh nicht, so war der Abschied wohlgetan. Sie setzte ihre Sonnenbrille auf. Na? Ich habe keine Ahnung, aber es passt wie immer sehr gut, weißt du? Shakespeare, Julius Caesar. Ich werde dich vermissen. Du hast doch noch die Plastiktüte mit dem restlichen Geld. Sie stieg behutsam die Treppen hoch und sah zurück. Im Hotel in Arusha oder im Land Rover. Ich schenke sie dir. Ich hoffe, du findest da draußen jemand, der dir den Beutel wechselt und dir Geschichten erzählt. Das hoffe ich auch. Sie drehte sich weg, um zu gehen, aber dann fiel ihr doch noch etwas ein. Christian. Ja? Danke, dass du mir so oft Blumen mitgebracht hast. Ich ging ihr ein wenig nach. Sie lief langsam und unbeirrt an ihrem Rollator ein Stück weit den Flur hinunter. In einiger Entfernung ließ sie die Gehhilfe stehen und stützte sich an der Wand ab. Die Sonnenbrille immer noch auf der Nase. Es war sehr heiß. Und die Sonne brannte unerbittlich vom afrikanischen Himmel, obwohl es noch früh am Morgen war. Sie wischte sich mit dem Ärmel ihres Kostüms über die Stirn, schwankte Schritt für Schritt weiter und bog ab. Rechts an dem Termitenhügel vorbei. Warte! Es war eine sehr schöne Reise mit dir. Nein! Ich will nicht mehr warten. Ich gehe jetzt zu den Zebras. Du bist die sturste Person, die ich je gesehen habe. Ich? Das bist doch schon du. Mama? Wann sehen wir uns denn wieder? Bald. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Eurotrash. Hörspiel in zwei Teilen von Walter Adler. Nach dem gleichnamigen Roman von Christian Kracht. Zweiter Teil: Heimkehr zum Ngorongoro-Krater. Christian K., Sylvester Groth. Mutter: Jutta Hoffmann. In weiteren Rollen: Ilja Baumeier, Manfred Buller, Michael Neuenschwander und Judith Tziofak-Tioge. Besetzung: Sandra Pasic. Ton und Technik: Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz: Nadja Kukuli-Marx und Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung und Regie: Walter Adler. Produktion Südwestrundfunk mit dem Hessischen Rundfunk 2021. Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann.